Aus Anlass des 85. Gründungstages der heroischen koreanischen Volksarmee brachte die Zeitung Nodongshimun vom 25. April einen Leitartikel mit dem Titel »Die koreanische Volksarmee wird die ruhmreichen Traditionen der Revolutionsarmee der Partei für die Todesmordgefährteilung des Staatsführers weiter glorifizieren«.